So, wenn ihr euch meldet und gerne was fragen oder sagen wollen würdet, dann tut es doch bitte jetzt. Ich mache eine Redeliste. Ich würde euch nur noch mal daran erinnern, bitte gucken, wie ihr Sachen formuliert, wegen der Brisanz des Themas und dass ihr ein bisschen auf die Redelänge achtet. Redezeitlänge jetzt. Hallo. Ich meine Frage würde mal ganz an einen Anfang gehen und eigentlich erstmal nur noch mal so eine kurze so ein kurzes Feedback oder so eine Einschätzung von dir bekommen. Also ich fände es schade, wenn das sozusagen, was ich jetzt frage, dann den Kern der Diskussion ausmachen würde, also das Kernthema des Vortrags ging. Aber du hattest ja gesagt, dass dein Ausgangspunkt der war, dass du irgendwann in so einem Kontext festgestellt hattest, dass sozusagen der Begriff Queer Feminismus ersetzt hat, beziehungsweise dass man sozusagen nur noch irgendwie begrifflich von Queer als Feminismus gesprochen hat. Mich würde interessieren, in welchem Kontext das denn war, denn ich würde behaupten, dass das zum Beispiel im akademischen feministischen Sozial, also in der akademischen feministischen Sozialwissenschaft, zumindest in der BAD, nicht so ist. Also wenn ich da irgendwie an die maßgeblichen feministischen Theoretikerinnen hier in den Sozialwissenschaften, also die halt nicht explizit in Gender Studies lernen, sondern Soziologie, Politik, Wissenschaft, Philosophie, also wie Klinger, Knapp, Becker, Schmidt, ältere Helden, Franklin Wright oder sowas, denke, würde ich das eben gar nicht so sehen. Deswegen würde ich mich total interessieren, da sozusagen in so kleinen Kontext war. Und auch mit der Frauenbewegung, also ich überlege, wann meines Erachtens nach die außeruniversitäre Frauenbewegung sich irgendwann mal, also wann bei denen irgendwann sowas wie Queer angekommen ist, also diese Begrifflichkeit, würde ich sagen, das war vielleicht Mitte der 90er, aber wahrscheinlich eher sogar Ende der 90er. Also Butler, würde ich sagen, ist bei denen so in Deutschland Mitte der 90er angekommen, aber Queer als Konzept, würde ich sagen, nicht vor Ende der 90er. Das würde mich interessieren, ob da jetzt irgendwie aus deinem Kontext, wo du das beobachtet hast, in dem würde ich für mich das irgendwie anders war. Soll ich da gleich? Wie du willst, also sonst wäre noch eine Meldung, kannst du doch gleich antworten. Vielleicht eher gleich. Also ich habe vor allem eine Rückfrage. Die zweite Frage mit den 90er Jahren. Wer würde die außeruniversitäre deutsche Frauenbewegung betreffen? Gesagt hat, ist, dass das dann ja auch irgendwann bei denen angekommen ist, sich sozusagen in den Debatten in der Frauenbewegung nicht mehr von Frauen zu sprechen, sondern sozusagen das so als identitäre Festschreibung eben nicht mehr so als so zu thematisieren. Und das würde ich eben für die deutsche Frauenbewegung nicht ganz nachvollziehen können. Also maximal ab den 2000ern. Also schon nachvollziehen, ja, aber maximal ab den 2000ern. Vorher nicht, also nicht vor Ende der 90er. Gut, aber das ändert ja das Problem nicht. Nee, das ändert überhaupt gar nicht das Problem. Aber mich wird halt einfach nur, weil du ja gesagt hast, dass das deine Beobachtung war, dein Ausgangspunkt. Und das wird mich einfach deswegen interessieren. Ja, also ich denke, diese ganze Verschiebung hat irgendwo in den 90er Jahren stattgefunden, vermutlich an den Universitäten ein bisschen vorher. Wobei die Frauenbewegung ja sowieso, also die in dieser Zeit auch in Auflösung begriffen war. Es gibt so etwas wie eine Verknüpfung oder ein Parallellaufen von einer Krise der Frauenbewegung und einer Entwicklung in der feministischen Theorie eben weg vom Feminismus hin zu Queer. Jetzt kann man sagen, ja, diese Entwicklung in der Theorie spiegelte einfach eine Krise in der Frauenbewegung, die es sowieso gab. Also das Argument ist ja immer, die Frauen hätten sich zerstritten, weil sie gesehen hatten, dass sie gar keine Gemeinsamkeiten mehr hätten, und Queer hat einfach quasi die Erklärung dazu geliefert oder die Theorie dahinter. Mein Punkt ist eigentlich eher, hätte die Theorie nicht auch die Aufgabe, diese Aufsplitterung zu reflektieren und nicht sie noch zu unterstützen oder zu verstärken? Also wieso hat die Theorie eine Schwächung der Frauenbewegung eher unterstützt? Man hätte ja auch sich eine Theorie vorstellen können, wie beispielsweise in Italien das gelaufen ist, dass die Frauen angefangen haben zu reflektieren, wieso sitzen sie jetzt nur noch da und streiten und in wessen Dienst ist das eigentlich und macht das Sinn oder sollte man sich nicht besser wieder versuchen zusammenzuraufen. Aber in Deutschland ist es eindeutig so gegangen, dass man gesagt hat, ja, es ist ja evident, es gibt dieses Kollektiv gar nicht, das sieht man in den Diskussionen, in Frauenzusammenhängen und die Theorie begründet noch, warum das so ist und warum es auch eigentlich ganz gut ist, dass es so ist. Deine erste Frage wegen den Gender Studies an den Universitäten. Ich sehe das ein bisschen anders, dass gerade die sozialwissenschaftlichen Gender Studies sehr unter Druck von dieser queeren Kritik gekommen sind. Also die ganzen Institute, wo das noch gelehrt wird, die wurden aufgelöst und dort, wo sie überlebt haben, haben sie das im Rahmen von Culture Studies getan, wo aber jetzt heute diese, also es heißt vielleicht nicht Queer Studies, aber was unter Queer unter Gender thematisiert wird, ist immer in diesem Hinblick, dass eigentlich der Fokus ist die Kritik an der normativen Zweigeschlechtlichkeit. Also ich würde sagen, gerade an den Universitäten ist diese Kritik, auch wenn es nicht als Queer thematisiert wird, sondern eher unter Gender läuft, der Inhalt ist aber queer. Also so wie Judith Butler ja eine Queer-Theoretikerin ist. Und ich würde sagen, seit 1995 ist es fast nicht mehr möglich, von Feminismus zu sprechen, ohne dass man sich quasi rechtfertigen muss, warum man dieses Wort noch braucht. Also in den akademischen Diskussionen. Und ich würde heute schon im Bereich von der Gender Studies von einer Hegemonie dieses Ansatzes sprechen. Das ist auch der einzige Grund, der mich stört, wenn Gender, Queer einfach ein Ansatz wäre unter anderen, hätte ich überhaupt kein Problem. Aber was ich versucht habe zu zeigen, dieser Fundierungsanspruch, also dass das beansprucht, immer eine Stufe quasi radikaler anzusetzen, das ist mein Problem. Wenn es einfach ein Forschungszweig unter anderen gäbe, dass es dann eben feministische Ökonomie genauso selbstverständlich gäbe und die traditionellen Ansätze, dann hätte ich überhaupt kein Problem. Also beispielsweise gerade Axel Knapp hat ja sehr stark diesen Ansatz auch übernommen. Also ihre neuesten Sachen zur Intersektionalität ist ein Auflösen der Kategorie Geschlecht. Also jedenfalls lese ich das so. Dann war hier und dann du. Ja, danke für deinen Vortrag. Ich hätte noch einen Einwand, der in eine ganz andere Richtung geht. Und zwar, was so dieser Zusammenhang mit der Kritik der politischen Ökonomie angeht. Also ich würde dir erstmal empirisch völlig zustimmen, wenn du sagst, also es gibt so diesen Prozess der Intensivierung und Erodierung des Geschlechterverhältnisses, das finde ich sehr plausibel auf so einer empirischen Ebene. Und ich würde halt an diesem Punkt, also ich stimme auch völlig zu, wenn du sagst, man muss sich Subjektivierungsprozesse vor diesem Hintergrund des ökonomischen Verhältnisses anschauen. Was ich problematisch finde, ist, das tatsächlich so aus diesen Produktionsverhältnissen in so einem Sinne zu machen, was ich als Ableitung schon interpretieren würde, was du gemacht hast. Und zwar ist das, was der Poststrukturalismus oder das, was als westlicher Marxismus im poststrukturalistischen Hintergrund gilt, sagt ja eigentlich eine ganz gute Sache, also diese Deontologisierung. Das hat ja auch in anderen Strömungen des westlichen Marxismus stattgefunden, die nicht vom Poststrukturalismus ausgehen. Und die haben dann ja auch sowas thematisiert wie die Grenzen der dialektischen Darstellung. Und eben was thematisiert, dass Marx sich da einen Bereich anschaut, die Ökonomie, der erstmal qualitativ auch unterschieden ist von anderen gesellschaftlichen Bereichen. Und da würde ich sagen, dass also so eine Sinndimension auch immer eine Rolle spielt. Also ich gehe ja auch nicht in den Supermarkt und mache da WGW, sondern ich gehe da und kaufe da ein, kaufe das, was mir gefällt, und gehe zur Kasse und schnack mit der Person, die da an der Kasse sitzt oder so. Und es passiert aber WGW. Kannst du nochmal kurz was zu WGW sagen, weil das so unvermittelt ist? Damit meine ich dieses Funktionsverhältnis oder dieser Funktionszusammenhang, den es im Kapitalismus gibt, der nicht sichtbar ist. Und der auch im Alltagsbewusstsein so in Situationen, die wir als wirtschaftliche begreifen, erstmal nicht so auftaucht. Das heißt, dass ich denken würde, dass es dass zum Beispiel was du empirisch gesagt hast, also dass diese Hausarbeit oder diese Care-Arbeit von Frauen besetzt ist, da natürlich auch die Frage auftaucht, warum? Also warum landen Frauen in diesen Bereichen und nicht Männer? Also das wäre ja eine Frage nach dem Sinn, oder also du hast gesagt, das liegt an der Geschichte. Ja. Yeah. Und das ist, also das spielt ja schon mit rein, auch in Subjektivierungsprozesse und nicht nur das Produktionsverhältnis. Also es wäre so ein grundlegender Einwand an der theoretischen Link. Obwohl ich schon sagen würde, ich finde das erstmal plausibel, diese Richtung zu gehen. Nur, wie wird das gemacht? Vielleicht sage ich auch, weil das ist eine komplexe und zentrale Frage. Also zunächst einmal bin ich nicht sicher, ob ich würde Poststrukturalismus und diese, also wie ich gesagt habe, diese marxistischen Adaptionen für unsere Verhältnisse im französischen Poststrukturalismus nicht einfach als eine Bewegung der Deontologisierung oder Essentialismuskritik verstehen. Also wenn man sich anschaut, was Foucault in den Gouvernementalitätsvorlesungen tut, da ist die Kritik an Sinnverhältnissen marginal. Er macht etwas anderes. Und mein Hauptproblem ist, dass wenn, also ich gebe dir recht, dass eine Ableitungsvorstellung im Sinn, wir haben ökonomische Verhältnisse und alles, was wir kulturell davon haben, ist quasi auf das ökonomische Verhältnis zurückzuführen. Das ist sicher eine Verkürzung. Das ist dieser Klotz-Marxismus, der zu Recht kritisiert wurde. Ich würde aber die ganzen Dinge, die als Kultur darin gelten, würde ich nicht einfach auf eine Frage von Sinn reduzieren. Also Subjektivierung, wie das im französischen Kontext thematisiert wird, ist nicht einfach eine Frage von Sinn, sondern das sind sehr viel komplexere Mechanismen. Es gibt eine Eigendynamik des Kulturellen, dem würde ich zustimmen, aber sobald wir das als Deontologisierung und als eine Frage von Sinn betrachten, sind wir wieder in diesem identitären Schema, dass der Sinn, der legt fest, also kann man ihn dekonstruieren, das ist Derrida. Aber das ist für mich, wenn es wirklich um die Frage des Kapitalismus geht, also finde ich einen Ansatz von, wie Derrida das macht, wirklich, der greift zu kurz. Also was in diesen ganzen Bereichen der Subjektivierung stattfindet, ich würde, um das ein bisschen konkreter zu machen, sehr viel mehr von Fragen ausgehen, wie wird Begehren in den Leuten erzeugt. Aber das sind nicht einfache Sinnverhältnisse. Es ist nicht, dass ich auf der Plakatwand eine schöne Frau sehe und dann weiß ich, was ich zu begehren habe oder wie ich als Frau zu sein habe. Das sind ganz andere Formen, wie an psychischen Strukturen in den Menschen angedockt wird und was das für psychische Strukturen sind. Also ich würde da sehr viel mehr eben beispielsweise mit den Ansätzen arbeiten, die Lacan entwickelt hat. Er spricht ja auch von, also er hat einen Subjektbegriff, wo es aber um Triebstrukturen geht. Und das ist nicht, also was er mit Diskurs meint, das ist nicht einfach ein Sinnzusammenhang. Also zum einen würde ich auf deine Frage antworten, schon bei Marx ist das Produktionsverhältnis nicht einfach ein ökonomisches Gesetz. Das ist sehr viel mehr. In den Produktionsverhältnissen sind eigentlich die ganzen Überbaugeschichten schon drin. Also das Gesetz, die Organisation der des Eigentums, das steckt ja bereits in seinem Begriff der Produktionsverhältnisse. Und konkreter auf die Frage, du hast dann gefragt, wieso sind Frauen in diesem Care-Sektor tätig? Also sie ist da nicht doch wieder, oder wie kann man das erklären, dass was heißt, dass sie das aus historischen Gründen sind? Ich glaube, wenn man mit einer Vorstellung von Subjektivierung an diese Frage herangeht, dann kommt man zu ganz, ganz anderen Zugangsweisen, was eigentlich, wenn wir den kulturellen Bereich betrachten, also wenn wir nicht das einfach als Ableitungsverhältnis betrachten wollen, was eigentlich das Problem ist, dass es gab in der feministischen Theorie im Bereich dieser ganzen Subjekttheorien in den 70er und 80er Jahren eine Thematisierung, dass die Subjektposition in unserer Kultur eine männliche ist. Wir haben nie davon gesprochen, dass es zwei Geschlechter gibt, die man dekonstruieren muss, sondern das Hauptproblem der feministischen Theorie, der Philosophie in den 80er Jahren war, dass die Subjektposition in unserer Kultur männlich ist. Es gibt gar keine weibliche Position. Und das ist jetzt ein bisschen verkürzt, also ich müsste das ausführen. Um das zu übertragen, könnte man sagen, diese Nichtposition der weiblichen Seite, die bildet sich in gewisser Weise ab, dass Frauen heute wiederum mit ökonomischen Belangen verbandelt, verknüpft sind aus irgendwelchen rätselhaften Gründen, die auch eigentlich eine Nicht-Subjektposition sind. Sie kommen in den Konzepten nicht vor. Also es brauchte 20 Jahre oder 30 Jahre feministisch-ökonomischer Arbeiten, um überhaupt einen Begriff davon zu haben, dass das, was Frauen in Haushalten tun, etwas ökonomisch Relevantes ist. Also die Nichtvorhandenheit der weiblichen Subjektposition spiegelt sich darin, dass in den ökonomischen Konzepten, in dem, was als das Ökonomische gilt, und zwar sowohl bei den Marxisten wie bei der bürgerlichen Ökonomie, dass da die ganzen Tätigkeiten von Frauen nicht vorkommen. Also vielleicht, um das nochmals zu übersetzen, für mich wäre auch keine Lösung, wenn in diesem Care-Bereich, also dem bezahlten und unbezahlten Care-Bereich, jetzt Menschen wären mit einem anderen biologischen Geschlecht, aber sie wären dann eben immer noch die Frauen unserer Gesellschaft, weil sie in diesem schlecht anerkannten und vor allem schlecht materiell entgoltenen Bereich tätig sind. Also es würde nicht, in meinem Feminismusverständnis würde es nicht einfach darum gehen, die Frauen in die anderen Bereiche, sagen wir, in die Autoindustrie zu bringen und die Männer in den Care-Sektor, sondern es geht mir darum, das Verhältnis von Autoindustrie und Care-Sektor zu verändern. Ich habe eine Frage, zwei Fragen eigentlich. Einmal zu der verstärkten Hierarchisierung von den Geschlechtern gesprochen am Anfang und dass es gerade nicht durch Normierung kommt, sondern meine Frage ist, ob du das mit der Dethematisierung von Geschlecht begründest. Das ist die erste Frage. Ob das diese verstärkte Hierarchisierung ausmacht. Und zum Zweiten habe ich mich so ein bisschen gefragt, also am Anfang meintest du ja, dass du queere Lebensweisen und dass es dir darum nicht geht, das zu kritisieren und das ist ja einfach auch auf die Theoriebildung eingegangen und meine Frage wäre, wie dann eine politische Praxis aussieht oder eine Analyse dahingehend, wenn jetzt Leute sich, also weiblich Radikalisierte sich eben nicht als Frau verstehen, also sich in queeren Zusammenhängen bewegen, gleichzeitig aber, wie könnte man ist da eine politische Praxis, wenn zum einen, also du sagst, es gibt diese verstärkte Hierarchisierung, das heißt, es müsste sich eigentlich aus einer feministischen Perspektive, müsste sich das Kollektiv Frau sozusagen mit der zusammenschließen und dann müsste abstrahiert werden von Lebensweisen und diesem Gedanken, dass ich, weil ich als Frau angerufen werde oder weil ich als Frau behandelt werde, schließe ich mich in einem Kollektiv zusammen oder also da weiß ich nicht so ganz, wie das zusammengehen kann. Also zunächst zu deiner ersten Frage. Ich meine die Dethematisierung von Geschlecht. Also dass die Hierarchisierung eher durch diese ökonomischen Umbrüche entstehen, aber dass die gar nicht mehr thematisierbar sind, weil wir ja gar nicht mehr gezwungen werden in diese Verhältnisse. Also Frauen tun das dann selber oder von sich aus. Es ist eben rätselhaft, wieso findet man nach 30 so viele Frauen, die Kinder haben, wieder in ihrer traditionellen Rolle, obwohl sie vielleicht zwischen 20 und 30 in irgendwelchen Zusammenhängen lebten, völlig aufgeklärt waren, einen Mann hatten, der ebenso aufgeklärt war und plötzlich schleicht sich das wieder ein. Und die Frauen selber können ja dann, also begründen das auch nicht mehr so, dass sie in diese Verhältnisse gezwungen wurden. Es bleibt rätselhaft, wie sie eigentlich dahin gelangt sind. Also Helma Lutz hat ja diese Untersuchung gemacht, wo sie dann Paare nach 10 Jahren wieder aufsucht und die interviewt und die sagen, sie verstehen eigentlich nicht, warum sich das so wiederhergestellt hat. Also diese Strukturen, die quasi hinter dem Rücken der Individuen sich durchsetzen, die möchte ich ins Blickfeld verstehen, weil ich tatsächlich den Eindruck habe, es liegt nicht mehr am Bewusstsein der Menschen, sondern sie können, auch Männer können ihr Anliegen eines aufgeklärten Geschlechterverhältnisses in der Praxis nicht umsetzen. Woran liegt das? Also mir ist es wichtig, nicht einfach jungen Männern zu sagen, ihr tut das falsch und ihr solltet mehr abwaschen und den Frauen zu sagen, jetzt bringt mal euren Freund dazu, auch abzuwaschen. Das wird nie funktionieren. Es hat grundlegendere Strukturen, wieso das nicht funktioniert. Und die möchte ich irgendwie verstehen. Und ich würde dann eben eher sagen, es ist diese Anrufung an junge Frauen, euch steht alles offen, nehmt eure Emanzipation selber in die Hand, die paradoxerweise zu einer neuen Hierarchisierung führt, weil gar nicht mehr formuliert werden kann, wo denn das Problem ist. Also ich stelle immer wieder fest, dass junge Frauen eine große Sprachlosigkeit haben, wenn sie formulieren sollen, was ihr Problem ist, weil sie werden überall gefördert und aufgenommen und es gibt gar kein Problem mehr. Und trotzdem hat es eines. Also wir wussten noch viel mehr, wogegen wir uns wehren sollten. Das waren klare patriarchale Strukturen, die waren spürbar und benennbar. Also das meine ich mit dem. Und die Frage der Lebenszusammenhänge. Also ich stelle eben auch immer wieder fest, dass wenn ich dann ein bisschen so mit Frauen spreche, die in queeren Zusammenhängen leben, dass sie sagen, ja eigentlich ist das für mich der Ort, wo ich die ganzen feministischen Themen noch thematisieren kann. Also das ist wie ein Widerspruch, weil sich queer ja in Abgrenzung ursprünglich von Feminismus herausgebildet hat, aber die Themen sind dann doch, dass man über Sexualität in diesen Gruppierungen spricht, dass man vielleicht im queeren Zusammenhang noch einen Frauenraum bildet. Ich weiß dann auch nicht, wie genau der sich begründet, aber das gibt es solche, also in Zürich gibt es ein besetztes Haus, das von queeren Personen besetzt wird, aber dort gibt es einen Frauenraum. Und ich frage dann jeweils, und, wie genau, also wie weiß man, ob man dort hineingehen kann oder darf oder will. Also es gibt dann auch solche Widersprüche. Ich würde mal sagen, wenn sich in queeren Zusammenhängen die Frage nach der ganzen sozialen Reproduktion, also eben die ganzen Probleme im Care-Sektor stellen, mit denen die Personen, die sich dort zusammenfinden, irgendwie in einer Weise auch zu tun haben, ist das schon eine politische Praxis? Also ich würde es vielleicht, wenn das so schwierig ist, wie man sich definiert, eher am Thema festmachen. Wogegen oder wofür schließen wir uns zusammen? Dann hat man dieses Problem, wen man jetzt ausschließt und wie man sich wie man sich positioniert oder selber definiert, nicht. Weil der Vergleich, die Arbeiter haben sich ja auch nicht wegen ihrer Identität zusammengeschlossen, sondern weil sie stark sein wollten, um sich gegen das Kapital, was auch irgendwer war, zu wehren. Also wenn wir uns im Namen von einer Sache und von Interessen, die uns verbinden, zusammenschließen, dann haben wir dieses Problem, wie müssen wir uns persönlich definieren, gar nicht so. Also vielleicht, ich weiß nicht, ob das eine Antwort ist. Ich würde für eine Versach, also dafür plädieren, dass wir die Politik wieder im Namen einer Sache und nicht im Namen von bestimmten Identitätskonzepten machen. Also ich weiß nicht, ob das ist. Ja, also ich habe dich schon so ein bisschen so verstanden, dass du auf jeden Fall, also dass es ja um dieses Kollektiv Frau geht, was irgendwie in der Frauenbewegung ja auch umstritten war, ob sich irgendwie Frauen wirklich jetzt als Frauen zusammenschließen können, ob das geht. Also es war ja auch eine Diskussion, aber also dass du schon dafür plädierst. Ja. Yeah. Ich kann es, glaube ich, nicht so richtig gut formulieren, aber ich müsste noch mal mehr darüber nachdenken, was eigentlich genau, also ich finde, also... Vielleicht hilft das, wenn ich das sage, dann sage ich, wie ich das vorher bezüglich der Subjektposition gesagt habe, es gibt keine weibliche Subjektposition. Und vielleicht ist das nicht dasselbe, was sich queere Menschen, wogegen sich queere Menschen als, wenn sie sagen, ich fühle mich aber nicht als Frau oder ich will nicht so angerufen werden, wenden. Das ist nicht dieselbe Ebene oder vielleicht ist mit dem Weiblichen darin überhaupt nicht dasselbe gemeint. Also diese Artikulation eines feministischen Kollektives, die gibt es eigentlich noch gar nicht. Also das war das, was du meinst mit, selbst wenn im Care-Sektor jetzt Männer arbeiten würden, dann wären sie trotzdem die... Also die Frauen unserer Gesellschaft, das, ja. Das finde ich, ich verstehe das auf eine Art, aber ich finde es trotzdem schwierig zu greifen, weil... Ja, ich finde es ziemlich schwierig zu greifen. Also warum sind sie dann noch als... Ich glaube, dass die geschlechtliche Position sich nicht über das biologische Geschlecht definiert und darum habe ich Mühe zu verstehen, dass die Dekonstruktion des biologischen Geschlechts, also der Nachweis, dass es das nicht gibt, überhaupt so zentral ist, wie es gegenwärtig prominent ist in der Theoriebildung. Also wie wir überhaupt zur Frage gekommen sind, dass der Nachweis der Nichtexistenz zweier biologischer Geschlechter unser Hauptanliegen ist, das ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber dass das dermaßen brisant ist, das verstehe ich nicht ganz, weil ich glaube, was die Weitkoller-Person, die in einem Spital arbeitet, wirklich unter ihrem Weitkoller für ein Geschlecht trägt, ist nicht so relevant für ihre Position in der Gesellschaft. Mir geht es um diese Position, nicht was sie unter ihrer weißen Schürze trägt. Aufgrund von statistisch weisender Feminisierung gesprochen hat, in Bezug auf Care-Jobs und Ähnliches. Wie passt das dazu? Das ist mir gerade eingefallen. Also richtige Propagandakampagnen von der staatlichen Seite für Männer, die mit anpacken, Politiker, die Vaterschaftsurlaub nehmen. Also ich glaube sofort, dass es eine stillschweigende Tendenz gibt, aber ich wollte nur darauf aufmerksam machen, dass zumindest jetzt Bundesrepublik Deutschland, für Staatrechte zum Anliegen geworden ist, oder zumindest für viele politische Kräfte zum Anliegen geworden ist, genau für gar nicht so stillschweigend, umgekehrt dafür zu werben, wofür genau für diese Verteilung von Hausarbeit, das überleben gar nicht historischen Zeitpunkt, wo Unionsparteien einen wahnsinnigen Wandel in der Frage vollziehen. Also diese Sache mit Frauen und Kiew, das war noch beim Programm von Stolper 2002, hast du vorhin gesagt. Und in weniger als 10 Jahren passiert dann sowas. Das sind tatsächlich ganz andere Ideologien auf einmal. Ja, es geht mir um diese also staatliche Anrufung, eben man soll die Hausarbeit verteilen und so, auf Männer und Frauen, Männer sollen sich beteiligen. Also das Stillschweigende daran ist, wenn der Staat wirklich wollte, dass Männer das tun, müsste er für eine Reduktion der Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden sein und für eine sehr, sehr großzügige Finanzierung des Care-Sektors mittels Steuergelder, die den privaten Profiten abgehen. Also das wäre eine wirkliche Umverteilung der Arbeit, das wären die ökonomischen Voraussetzungen, dass realerweise eine Chance bestünde, dass Männer überhaupt die Möglichkeit haben, diese Arbeiten mit zu übernehmen. Das Stillschweigende ist, was hier ausgeblendet wird, es ist ein wahnsinniger Doppelbein, also es ist auch sehr unehrlich, wenn gesagt wird, dass der Staat propagiert jetzt gleiche Aufteilung aller Care-Lasten für Männer und Frauen, ohne zu sagen, was das für die Privatwirtschaft heißen würde. Das wäre ein Sozialismus. Es ist im Rahmen des Kapitalismus meines Erachtens nicht möglich, die Care-Arbeit auf beide Geschlechter gerecht zu verteilen, ohne massive Eingriffe vorzunehmen an den Profitmöglichkeiten der Privatwirtschaft. Und das Stillschweigende ist, dass das so nicht gesagt wird und der Effekt vom Stillschweigenden ist, dass es dann halt doch wieder Frauen tun. Gut, da kann man sich fragen, wieso tun es Frauen, aber es wäre auch nicht besser, wenn es beispielsweise migrantische Männer tun. Es wird irgendeine Gruppe tun, die gesellschaftlich nicht anerkannt ist, die dann in die Lücken springt. Sei das die Großmutter oder also diese ganzen neuen informellen Strukturen, die entstehen, man kann ja die zu früh aus dem Spital nach Hause geschickte Großmutter nicht einfach halb krank im Bett liegen lassen. Irgendwer wird für sie sorgen und das sind diese informellen neuen Aufgaben, eben eine stillschweigende Feminisierung der Lasten. Aber das wäre prinzipiell auch denkbar, dass es gar nicht an uns irgendwie Bezug nimmt auf biologische Geschlechter. Und es muss einfach eine Gruppe geben, auf die dann so etwas abgewälzt wird. Aber es ist irgendwie, warum das jetzt gerade in dieser historischen Situation Frauen sind, ist nie so etwas wie, wenn es Zweiteilung für zwei Geschlechter gibt, dann wird ein Geschlecht sowas machen müssen. Also ich würde schon sagen, diese Gruppe, die das übernimmt, wären wieder die Frauen der Gesellschaft. Das heißt, sie hätten alle Formen von Abwertungen, die wir ja haben, und eine Form von Asymmetrie, also dass das quasi als etwas Ungesellschaftliches gilt, als etwas Privates. Also beispielsweise die Verknüpfung von diesen Tätigkeiten mit, das ist etwas Privates, das betrifft nicht die Gesellschaft im Gesamten, das soll doch jede Familie für sich selber oder jedes Individuum für sich selber lösen. Das meine ich, es wären diese Gruppe, egal welchen biologischen Geschlechtes, es wären wir, die Frauen, quasi eine weibliche Position, wie sie traditionellerweise in unserer Gesellschaft als Weib, also weiblich nicht im Sinn von normativer Weiblichkeit, die können auch anders aussehen oder kurze Haare tragen oder Piercings haben oder irgendwelche Eigenschaften haben, aber von der, vom Ansehen her in der Gesellschaft, von ihrer Entlohnung her und vom Status von dem, was sie tun, wären sie die Frauen der Gesellschaft. Also es ist klar, dass Patriarchat und Arbeitsverhältnisse und die Hierarchie, also Hierarchisierung entlang dieser nicht im Kapitalismus entstanden ist. Und Arbeitsverhältnisse im Kapitalismus wiederum bauen auf den vorkapitalistischen Verhältnissen auf, wo Patriarchat bereits vorhanden gewesen ist. Dann bin ich aber in der Annahme gewesen, dass diese Hierarchisierung in den Geschlechtsverhältnissen schon etwas Biologistisches ist, und zwar, dass aus dem biologischen Geschlecht Charakterzuschreibungen resultierten, wie Männer stark belastbar, bessere Produktivkraft, oder Frauen schwächer, sensibler, emotionaler, besser zur Kindererziehung geeignet. Und dann wäre meine Frage, ob diese Annahme richtig ist, und wenn ja, ob diese Frage des biologischen Geschlechts trotzdem nicht mehr interessieren muss, weil in den jetzig bestehenden Verhältnissen es nicht mehr um das biologistische Geschlecht geht, das längst irgendwie überwunden ist, sondern einfach, ja, oder worum, also das wäre dann einfach meine Frage, also gehen wir dann nicht mehr dieser Frage nach, des biologischen Geschlechts, sondern einfach nur den Produktionsverhältnissen, oder gibt es da immer noch den Zusammenhang, der dann gezogen werden muss? Also, ja, also du fragst eigentlich, wenn das Patriarchat ursprünglich auf ein biologisches Geschlecht zurückgriff, um sich zu legitimieren, ist das nicht dann nach wie vor wichtig, dass wir das biologische Geschlecht thematisieren oder auch kritisieren oder dekonstruieren? Ist das deine Frage? Ja. Also nicht, ob es wichtig ist, weil ich einfach nicht weiß, was wichtig ist. Also ich will nicht hervorhalten, dass es wichtig ist, sondern ich frage mich dann, ist diese Frage einfach, also ist das abgehakt jetzt? Ja. Oder ist das noch nicht abgehakt? Ich glaube, also was mich immer wieder verwundert ist, vielleicht kann ich so auf diese Frage antworten. Wir haben in den 70er oder jetzt, was ich mitbekommen habe, von den 80er Jahren an, wenn wir über irgendwie Körperlichkeit im Bereich von Geschlecht gesprochen haben, das haben wir ja auch, dann haben wir nicht, es gibt eine Veränderung, wie wir den Körper thematisiert haben. Wir haben das nicht als normative Körperlichkeit, die man dann als das kritisiert, thematisiert, sondern wir haben über Sexualität gesprochen, wir haben über Herrschaftsverhältnisse in der Sexualität gesprochen, wir haben über unser Begehren gesprochen. Also das waren Themen, wo wir irgendwie mit unseren Gefühlen involviert waren. Also Selbsterfahrungsgruppen oder ja, was es da so für komische Dinge gab. Das war aber ein ganz anderer Diskurs als der Nachweis oder die Frage, gibt es jetzt biologische Geschlechter oder nicht? Also da waren viel mehr psychische, eigentlich wenn wir über den Körper gesprochen haben, haben wir über psychische Belange gesprochen. Und da, glaube ich, hat es wie eine Verschiebung gegeben. Also wenn man das als Körpergeschlecht thematisiert, ist man sehr viel schneller bei der Norm. Also man kann sich dann auch anders verhalten oder beispielsweise anders gehen. Das sind aber eher, also in meinem Empfinden, ich empfinde das immer ein bisschen als etwas Äußerliches. Und die ganzen Fragen der psychischen Involviertheit ist für mich ein bisschen aus dieser Diskussion verschwunden. Und da würde ich eben viel mehr die Verknüpfung wieder machen wollen mit diesen subjekttheoretischen Ansätzen, die davon ausgehen, dass es diese weibliche Subjektposition gar nicht gibt. Also von der Psychoanalyse her kommend beispielsweise, Freud hat gesagt, dass die Libido nur männlich ist. Das heißt, also wir haben beispielsweise thematisiert, dass es Frauen schwerfällt, ein eigenes Begehren überhaupt zu formulieren oder zu wissen, was wir wollen. Die ganze Frage, gibt es überhaupt so etwas wie auf der Seite der Frauen ein Begehren und was meinen wir damit? Also die Absenz eines eigenen Wissens um uns, das war ein Thema. Und das, denke ich, in der Kritik an der Zweigeschlechtlichkeit, die ja auch mit sich bringt, dass dann sowohl männliche wie weibliche Geschlechtskörper konstruiert werden und das betrifft beide Geschlechter gleichermaßen, da meine ich, hat sich eine Verschiebung ergeben. Wir haben vielmehr eine Asymmetrie thematisiert, also vielleicht müsste man sagen, dass so wie wir das thematisiert haben, uns eigentlich überhaupt ein Konstruktionscharakter fehlte. Währenddem durch die Fokussierung auf die Zweigeschlechtlichkeit ist diese grundsätzliche Asymmetrie in der Konstruktion verloren gegangen, weil es werden männliche und weibliche Körper thematisiert oder konstruiert. Die werden beide auf derselben Ebene konstruiert. Aber dass es eine Asymmetrie gibt überhaupt, dass vielleicht die einen gar keine Konstruktion sind oder dass auf der Ebene, was konstruiert wird, schon eine Asymmetrie besteht, das kann in dieser Thematisierung des biologischen Geschlechtes so nicht mehr thematisiert werden. Also beispielsweise Judith Butler spricht ja dann vom Geschlechtskörper und da unterscheidet sie nicht zwischen männlichen und weiblichen Geschlechtskörpern, die werden beide konstruiert. Und da, denke ich, hat eine grundlegende Verschiebung in der Theorie stattgefunden, wo dieses ältere Paradigma, dass die Subjektposition eigentlich eine genuin männliche ist, gar nicht mehr thematisiert werden kann in diesem Konzept. Eine andere Frage zum Patriarchat. Es stimmt natürlich, dass die patriarchalen Strukturen älter sind als der Kapitalismus. Ich glaube, die Herausforderung besteht darin, zu verstehen, wie der Kapitalismus diese patriarchalen Formen neu formiert. Und auch da, dass es verschiedene Kapitalismen gibt. Also, dass wir unterscheiden müssen, ein Frühkapitalismus von dem, was wir gegenwärtig erleben. Und ich würde sagen, in jeder verschiedenen Phase des Kapitalismus sind die Geschlechterverhältnisse auch anders. Aber in dem Sinn sind sie natürlich grundlegend, einfach weil sie älter waren. Aber das ist so überformt, dass man das auch, also ich würde nicht mehr sagen, es gibt ein genuines Patriarchat, das wir betrachten können, weil das ist je nach historischer Epoche anders ausgestaltet. Wie sich dann das verträgt mit der Zunahme, mit dieser Predigt von der Leyen und so über die neue Männerrolle. Ich glaube, dass man dabei nicht ganz vergessen darf, ist, dass sich diese Predigt im Wesentlichen an Upper Middle Class bezieht. Weil es ist wirklich so, also auch so sind die Gesetze ja auch konstruiert. Das lohnt sich, also dass der Vater in Vaterzeit geht, lohnt sich nur für Upper Middle Class. Das kann sich ein normaler Arbeitnehmer nicht leisten. Also es ist einfach so, dass dieses, da finde ich, stimme ich dir vollkommen zu, also solange nicht die Arbeitszeit verkürzt wird und der Sozialstaat da was anderes macht, ist das alles Pipedreams. Oder halt nur was für die Upper Middle Class. Da ist es so, dass offenbar Frauen gefördert werden sollen. Mhm. Ist aber die Frage, warum ist das auf einmal so stark so ein Anliegen? Wollte ich auch nicht zurückweisen. Also wenn man sagt, Akademikerinnen kriegen zu wenig Kinder, heißt nicht, sie sollen aufhören, Akademikerin zu sein, sondern sie sollen dabei noch zu einer Produktion beitragen. Ja. Aber ohne dabei arbeiten. Also die Frage des Warums, ich glaube schon, dass es eigentlich im größeren Zusammenhang steht mit der ganzen Restrukturierung, die wir seit den 70er Jahren erleben. Nach dieser Krise des Fordismus ist es ja gar nicht mehr möglich, dieses traditionelle System des männlichen Ernährers aufrechtzuerhalten, weil der Lohn schlicht nicht mehr für eine ganze Familie ausreicht. Also das war im Sinne und in den Interessen der Kapitaleigner, dass dieses dieser männliche Ernährer abgeschafft wurde. Das wäre gar nicht mehr finanzierbar. Es war eine ökonomische Notwendigkeit, dass Frauen auch arbeiten, also dass das Dual Worker, dass alle erwachsenen Personen für ihre eigene Existenz aufkommen. Das ist im Rahmen des gegenwärtigen Kapitalismus eine ökonomische Notwendigkeit und das hat sich sehr unglücklich verschränkt mit den Forderungen der Frauenbewegung, die in derselben Zeit eben das als wichtigstes Anliegen propagiert hat, dass Frauen erwerbstätig werden. Also da gibt es auch eine unglückliche Verschränkung. Und ich glaube, diese ganze Van der Leyen-Geschichte, das ist eine Art neuartige Eugenik, die da ja stattfindet, weil die ganzen ökonomischen Anreize, die sind ja wirklich, das ist ja so konstruiert, dass je mehr man verdient, desto eher lohnt es sich, diese Vaterschaftsurlaube zu beziehen. Es lohnt sich, wie es konstruiert ist, überhaupt nicht für wenig verdienende Ehepaare. Also die werden von diesen Gutschriften eher ausgeschlossen. Also ich glaube, dass hier auch eine Form von Eugenik betrieben wird. Man will Kindern von den akademischen Ehepaaren und die anderen, die Hartz-IV-Paare, will man nicht zur weiteren Fortpflanzung anreizen. Also das ist wirklich eine Geschichte, wo da geht es auch nicht um Gleichstellung, sondern ich glaube in dem Bereich, dass alle Personen erwerbstätig sein sollen, da wird die Gleichstellung so angewendet, dass sich der Staat aus der individuellen Existenzsicherung und aus der Unterstützung des ganzen Reproduktionsbereichs zurückziehen kann. Da hat es diesen Sinn, also da ist Gleichstellung im Dienst davon, dass der Staat weniger aufwenden muss für den ganzen Care-Sektor. Aber in diesem oberen Bereich, wo jetzt plötzlich CDU für Männer Babyjahre ist, da geht es um etwas anderes. Das würde ich eher unter Eugenik abhandeln.